Herr Neiße. Ja, grüße Sie auch. Ja. Wie haben Sie denn diese Baywatch-Welle und deren Ausläufer erlebt, so ganz persönlich, aber auch eben als Mitarbeiter der DLRG? Also ganz persönlich, dadurch, dass man ja affin ist zum Rettungsschirm, hat man sich das natürlich angeguckt. Und für die DLRG war es eine Aufwertung der Aufgaben und auch mal ein Hingucken, was machen die Leute da überhaupt. Also ganz klar, was Gutes fürs Image? Für uns denke ich ja, wobei natürlich ein paar Sachen, wie es immer so ist, ein bisschen übertrieben sind mit der Wahrheit oder mit der Tatsächlichkeit nicht übereinstimmen. Wie, das Leben ist anders als die Fernsehserie? Was ist Ihnen denn da aufgefallen? Nein, das Leben ist nicht anders, aber ich sag mal, das, was Sie angesprochen haben, dieses Sixpack, diese erotischen Beziehungen und diese erotischen Ansichten sind im Alltagsgeschäft der Lebensretter natürlich teilweise präsent, aber nicht in den Vordergrund. Es geht ja gar nicht ohne Freiwillige bei der Wasserwacht oder bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, ohne Ehrenamtliche. Wie sind die eigentlich motiviert? Wie werden sie motiviert? Eventuell auch durch so eine Serie? Durch so eine Serie können sie motiviert werden, wenn sie eine Wasseraffinität haben. Ja, keine Frage. Aber die Motivation ist eigentlich, wenn man das mal tatsächlich betrachtet, das Sozialgefüge zwischen Jung und Alt, was herrscht in den Vereinen, dass Erfahrungen weitergegeben werden, dass Gruppendynamiken entstehen, dass man sich aufeinander verlassen kann, Aufbau, Sozialkompetenz, alles das sind sicherlich Motivationen, auch heute noch für Rettungsschwimmer. Wie ist es denn mit der Motivation, dann doch gut geölt und wohl geformt ein bisschen in der Sonne liegen und dann natürlich, wenn es ernst wird, wirklich an den Strand zu laufen und zu retten? Also was ich in diesem Sommer gesehen habe an jungen Leuten, habe ich mir gedacht, so schlecht ist der Job nicht. Ein bisschen Baywatch ist doch dabei. Sicherlich ist ein bisschen Baywatch dabei, aber es kann auch ganz schnell mal umschlagen, dass es dramatisch wird und das müssen die Jugendlichen vorher einfach nur gesagt bekommen, damit sie sich darauf vorbereiten können. Ansonsten ist es sicherlich so, wie in der Serie auch, man ist am Strand, man genießt auch mal die Aufsicht, die sicherlich mehr auf dem Wasser sein sollte als am Land, aber man nimmt seine Aufgabe durchaus ernst und das motiviert auch die Leute, rauszufahren, wo andere erst hinfahren müssten, nämlich ans Wasser, da sind sie dann schon. Kriegt man denn eigentlich genügend Anerkennung in diesem Job? Ich sag mal, das ist teils, teils. Teils wird durchaus anerkannt, dass man schnell dabei ist, wenn Hilfe benötigt wird. Es gibt aber auch schlechte Beispiele, wo man denn angegangen wird nach dem Motto, na, ihr werdet doch dafür bezahlt, ihr hättet schon längst da sein können, passt doch mal ein bisschen mehr auf, wo wir denn durchaus Aufklärungsarbeit leisten in Richtung Ehrenamt. Denn man darf nicht vergessen, dass die DLRG in ganz Deutschland nur ehrenamtlich unterwegs ist. Und das bedeutet für Berlin im Speziellen, dass wir hier für 10.000 Mitglieder ungefähr 700 Einsatzkräfte, 4 hauptamtliche Mitarbeiter haben. Jetzt ist ja, war ja heute Baywatch-Jahrestag, ist nochmal festzustellen, das ist 25 Jahre her. Das heißt, die, die heute freiwillig am See oder am Strand Dienst tun, sind jünger als die Serie, kennen die vielleicht gar nicht so. Brauchen wir als Motivationsturbine eine Neuauflage? Also ich denke, wir in Deutschland sind da recht gut aufgestellt, weil die DLRG doch einen hohen Bekanntheitsgrad hat, wie auch unsere Recherchen ergeben haben. Es wäre sicherlich schön, das mal in den Blickpunkt wieder zu richten, aber einen Motivationsschub brauchen wir für die DLRG selbst eigentlich an der Stelle nicht. Die Fernsehserie Baywatch kam vor 25 Jahren ins deutsche Fernsehen und wir haben gesprochen mit Michael Neiße von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Danke Ihnen, Herr Neiße. Ja, danke Ihnen auch, Frau Schäfer.